Kapitel 27 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Letzte Rettung. Nun gib uns Gott ein fröhlich Ende. Das eine nur, das tut uns Not. Er gib ein Schwert uns in die Hände und einen frischen Reitertod. Wir haben lang genug geduldet und haben lang genug geträumt. Wir haben allzu viel verschuldet und haben allzu viel versäumt. Nun ist's vorbei, nun geht's zu Ende. Nun drängt die allerhöchste Not. Und nun ein Schwert uns in die Hände und einen frischen Reitertod. Schon stehen in blutigem Geschmeide die Morgenwolken auf der Wacht. Die Degen klirren in der Scheide und sehnen sich nach einer Schlacht. O dreimal seliges Behagen, auf hohem Rosse stolz und frei, die nackte Brust entgegentragen, dem Tödlichen, dem sichern Blei. Zu Knechten wurden wir geboren, das Leben habt ihr uns vergällt, so bleibt doch eines unverloren, uns bleibt ein Tod, der uns gefällt. Ende von Kapitel 27.